Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 3, Loschwitz, 5. Juni 1789. Mit mehr Geräusch hättest du deine neue Laufbahn nicht beginnen können. Ich kann mich desto besser in deinen Fall denken, da ich selbst etliche Mal zu Anfang des halben Jahres am Fenster gelauert habe, wobei jedes Stiefeltretchen mir willkommene Musik war. Im Ernste habe ich mich über diesen Vorfall gefreut. Der Neid einiger armseligen Geschöpfe kommt gegen den Vorteil nicht in Betrachtung, dass eine solche Aufmunterung dir dein Amtsgeschäft versüßt, und wirklich ist etwas Begeisterndes in der Menge der Zuhörer. Deine Bedenklichkeit, dass viele Ideen beim mündlichen Vortrage verloren gehen, fällt beinahe ganz dadurch weg. Je größer die Anzahl, desto mehr Wahrscheinlichkeit, dass wenigstens einer oder zwei unter ihnen sind, die dich ganz, und mehrere, die dich großenteils verstehen. Was du extemporierst, wird überhaupt fasslicher sein, als was du vorher ganz ausgearbeitet hast, um es abzulesen. Bei den ersten Stunden verdenke ich dir das Letztere nicht, aber in der Folge wird es dir gewiss nicht schwer werden, aus dem Stegreife zu sprechen, sobald du dir nur über die Ordnung der Materien etwas aufnotiert hast. Jetzt kommt es darauf an, von dem Beifalle der Studenten den größten möglichen Vorteil zu ziehen. Im künftigen halben Jahre kann es dir, der keine Besoldung hast, niemand verdenken, wenn du das gangbarste Collegium privatim und ein weniger anerkannt gemeinnütziges Publice liest. Es müsste mit dem Henker zugehen, wenn da du nicht Geld verdienen wolltest. Nach dem, was ich durch dich und andere von Jena weiß, kann ich wohl glauben, dass dir deine jetzige Existenz behagen muss. Das Kleinliche des Universitätsgeistes wirst du weniger empfinden, da du deinen Gang ruhig fortgehst, ohne mit jemand zusammenzustoßen und ohne an akademischen Kabalen teilzunehmen. Das Dozieren selbst ist eine interessante Beschäftigung, wenn man besonders durch Abwechslung des Stoffs diesem Geschäfte den Reiz der Neuheit zu geben weiß. Noch immer habe ich einen geheimen Hang von dieser Art von Tätigkeit, die ich mir als Ressource für künftige Jahre vorbehalte. Über deine Heiratsplane werden wir mündlich unsere Ideen einander mitteilen. Bis dahin wirst du doch dich nicht verplempern. Meine Reise nach Leipzig bleibt fest, und wir müssen uns da sehen. Mit Zerbst fange ich an, so dass ich zu Anfang August wieder in Leipzig bin. Bei alledem habe ich noch große Lust, nach Weimar und Jena zu reisen. Vielleicht kann Huber abkommen und mit Forster bis Weimar reisen. Was sagst du zu dieser Idee? Ich habe ihm schon geschrieben, und er hält die Sache nicht für unmöglich, sobald sein Gesandter nicht selbst nach Sachsen geht. Vorher aber muss ich dich ungestört in Leipzig haben, denn in Weimar und Jena sind wir zu sehr zerstreut. Ich sehe nicht ein, warum ich mir einen solchen Genuss um einer Ausgabe willen von höchstens 100 Talern versagen soll, da ich schon den Weg bis Leipzig gewonnen habe und auf jeden Fall Urlaub nehmen muss. Wegen der Literaturzeitung könnte ich alsdann mündlich mit Schütz oder Hufeland Abrede nehmen, wenn wir uns unterdessen nicht näher kommen. 8 Tage werde ich doch wohl in Leipzig bleiben und ebenso viel Zeit würde ich auf die Reise nach Weimar und Jena rechnen. Richte dich immer ein, diese 14 Tage zu Anfang des August ganz für mich zu leben. Dein geistlicher Advokat aus der Schweiz ist wahrscheinlicherweise von Lavaters Schule. Seine Sprache verrät ihn, so wie ich Lavater kenne. Ein anderer Advokat im Mai der Literatur und Völkerkunde, der junge Forster, wie mir Huber als ein Geheimnis geschrieben hat, hat meine Erwartung nicht befriedigt. Ich vermisse Klarheit und Zusammenhang in diesem Aufsatze und der Stil ist ungleich, bald trocken, bald zu sehr geschmückt. Warum man ihn übrigens nicht hat wollen die Zensur passieren lassen und warum Forster seinen Namen äußerst geheim halten will, begreife ich nicht. Von wem ist denn die Theodora im Merkur? Wie kann Wieland dergleichen Produkte aufnehmen oder liebt er diesen Geschmack im Dramatischen, weil er sich dem Matten und Geschwätzigen der Franzosen nähert? Ich habe diesen Sommer mich in Nebenstunden etwas mehr mit der französischen Literatur bekannt gemacht, in der ich sehr fremd bin. Racine zu lesen ist wirklich ein heldenmütiger Entschluss, sobald man 1 oder 2 von seinen Stücken kennt. Ich habe mir alle Mühe gegeben, ihm Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Sprache und Versifikation sind auch gewiss vortrefflich und vorausgesetzt, dass diese Gattung nun einmal von der Mode gestempelt war, so ist Racine immer ein braver Künstler und seine Werke tragen das Gepräge der Vollendung oder einer konventionellen Klassizität. Aber ein Genie war er nicht, sonst wäre es ihm unmöglich gewesen, die Sphäre der Kunst so eng zu beschränken und sich mit der unausstehlichen Monotonie auszusöhnen, die in seinen Charakteren, Situationen und in der Art des Ausdrucks herrscht. Grisset und Chelieu haben mir manche angenehme Empfindung gemacht. Die Chartreuse von Grisset hat mir besonders gefallen. Die starken Stellen überraschen auf eine angenehme Art bei dem Geiste von Feinheit und Laune, der das Ganze durchweht. Chelieu ist ein liebenswürdiger Schwelger, in seinen Tändeleien ist immer Originalität und ein gewisses attisches Salz, das nur ein Produkt der größten Verfeinerung ist. Huber ist sehr fleißig, vom 4. Akt sind schon 4 Szenen fertig, die mir besonders behagt haben. Es ist eine Episode, wie das heimliche Gericht einen Ketzer verurteilt. Er wollte sie in die Thalia rücken lassen, aber da du zum achten Stück schon Vorrat hast und mit diesem schließest, wie ich ihm geschrieben habe, so wird er sie Forster für das neue deutsche Museum geben. Im dritten Akte sind einige gute Szenen, doch glaube ich, dass er manches noch ändern wird, wenn er mit dem Ganzen fertig ist. Von Frau von Kalb habe ich einen Brief erhalten. Sie erzählt den Vorfall bei deiner ersten Vorlesung und gibt 600 Studenten an, die auf einmal über die Straße gezogen wären. Sie erwartet uns in Weimar nach dem, was du ihr gesagt hast. Wie steht ihr denn jetzt miteinander? Dorchen ist in Drobilog auf Carolinens Hochzeit und kommt heute zurück. M. grüßt dich, lebe wohl, Körner. Reinhold wird mir immer wichtiger durch seine Aufsätze im Merkur. Ich freue mich sehr, mit ihm zu kantisieren.